Das Zeremoniell wirkt immer erhebend. Danke, danke, meine Lieben. Aber seht, Kinder, hier drinnen nagt ein Druck, der mir selbst die schöne Hofetikette verleidet. Denn seht, Kinder, ich kann nicht anders. Ich muss meine Tochter lieben. Aber ich bin nicht für Grausamkeiten geschaffen. Euer Majestät, Herz ist wie Fließpapier in Honig getränkt. Baumwolle mit Schwanz. Pantalone, Tartaglia. Ach, wie lange soll ich dem noch zusehen? Es bringt mich vorzeitig unter die Erde. Bei uns in Italien, Majestät, da ist jedermann entzückt, wenn es auf dem Theater mit Mord und Totschlag zugeht. Aber ich sehe ein, dass es von grausigem Geschmack zeugt. Liebe Majestät, ich kenne ein englisches Stück, darin ein pechschwarzer Neger eine lilienweiße Dame umbringt. Das ist aber Zuck und Marzipan gegen eine Prinzessin, die sieben Männer hintereinander hinrichten lässt. Ich kann's nicht ändern.